Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App. Ich glaube allerdings, die müsste es auf jeden Fall auch für Android, vielleicht sogar für Windows Phone, Windows 10 Mobile geben. Die Rede ist von Redefi oder Redefi. Ich denke mal Redefi in Anlehnung an Spotify, so ein bisschen. Also App, sagen wir einfach Redefi, E-Books kostenlos lesen. Universal App, gratis App, Versionsnummer 3.0.0 liegt vor, 13,5 Megabyte Großsprachen, Deutsch, Englisch. Es gibt einige In-App-Käufe, weil ihr könnt nämlich E-Books mieten und dann könnt ihr sie ohne Werbung und auch offline lesen. Das geht irgendwie von 99 Cent. Bis 4,99. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe da ein, zwei E-Books online mit Werbung gelesen. Die Werbung kann teilweise ein wenig nerven. Mich jedenfalls. Ich lese gerne Bücher in einem durch. Und wenn dann auch mal ein 5-Sekunden-Video erscheint, dann bringt einen das doch ordentlich aus dem Lesefluss. Also mich jedenfalls. Dafür könnt ihr die E-Books natürlich kostenlos lesen. Das ist einfach so eine Abwägungssache, ganz davon abgesehen, dass ihr wissen müsst, ob ihr tatsächlich auf einem Smartphone oder einem Tablet lesen wollt. Oder ich persönlich, wenn E-Books, dann lese ich doch deutlich lieber auf dem Kindle mit seinem E-Ink-Display auf einem Display wie bei meinem iPhone. Ganz davon abgesehen, dass ich das ein bisschen klein finde, das 4,7 Zoll iPhone 6. Glaube ich, dass meine Augen auch nicht ganz so gut tut. Einfach, da finde ich, ja, wie gesagt, den Kindle deutlich angenehmer. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich lese einmal kurz was aus der Beschreibung vor. Mit der Redefi-App kannst du über 50.000 E-Books und mehr als 1.000 E-Book-Serien kostenlos lesen. Hole dir jetzt die gratis E-Book-Flatrate und fange sofort an zu lesen. Nur bei Redefi kannst du Bücher kostenlos lesen, die du sonst kaufen müsstest. Das funktioniert deshalb, weil die Bücher werbefinanziert sind. Es gibt kein Limit. Du kannst legal kostenlos so viele E-Books und E-Book-Serien gleichzeitig lesen, wie du möchtest. Du gehst keinerlei Verpflichtungen ein und musst keine Zahlungsdaten hinterlegen. Mit Redefi benötigst du keinen separaten E-Book-Reader mehr. Alles ist bereits integriert. Egal ob klassische Literatur, Krimi, Thriller, Science-Fiction, Fantasy, Liebesromane oder historische Romane, mit der kostenlosen E-Book-Flatrate von Redefi hast du immer neuen Lesestoff. Auch tausende von Sachbüchern und Ratgebern zu Themen wie Beruf, Finanzen, Beziehungen, Kochen und Hobbys stehen für dich bereit. Liebhaber erotischer Literatur finden bei uns außerdem tausende E-Books zu den Erotikvorlieben Bondage, Love and Romance, SM, Gay Romance, Queer, habe ich noch nie gehört, lesbische Romane und vieles mehr. Die allermeisten E-Books sind deutsch, wir haben aber auch hunderte englische, spanische und französische Titel und jede Woche kommen hunderte neue E-Books hinzu. Alle E-Books sind komplett und vollständig, keine Leseproben. Zu den bekannten Autoren zählen zum Beispiel Frank Schätzing, C.S. Lewis, Wolfgang Holbein, Perry Rhodan, Star Wars und Star Trek und so weiter und so fort. Hier einige der Funktionen, die du auf dem Smartphone oder Tablet nutzen kannst. Stöbere in über 1000 E-Book-Serien. Entdecke Lesetipps zu beliebten Themen wie Vampire, Horror, Mystery, Regionalkrimis, Klassiker, Kochbücher, Finanzen, Schwangerschaft und viele weitere, sollte da eigentlich, glaube ich, stehen. Erstelle Lesezeichen und Notizen und synchronisiere sie über alle Geräte. Passe Schriftgröße, Zeilenabstand, Hintergrundfarbe und Helligkeit an, um das perfekte Leseerlebnis zu haben. Mit der ausgeklügelten Suchfunktion findest du immer ein tolles E-Book. Teile deinen Freunden per Facebook oder Twitter mit, was du liest. Erstelle Leselisten, teile sie mit anderen Lesern oder folge Empfehlungen von anderen. Lasse dich von Leseempfehlungen inspirieren, stöbere in Buchrezensionen und öffentlichen Leselisten anderer Leser. Wenn dir ein E-Book gefällt, empfehlen wir weitere E-Books aus derselben E-Book-Serie oder vom selben Autor. warum E-Books kaufen, wenn du sie auch kostenlos lesen kannst? Hole dir jetzt die kostenlose E-Book-Flatrate, stöbere nach neuen Büchern und spare bares Geld. Das habe ich im Prinzip schon vorgelesen. Also, Readify, App runterladen, anmelden, glaube ich, musste man sich. Und dann könnt ihr E-Books kostenfrei lesen. Das geht dann auf dem Smartphone oder auf dem iPad. Ihr könnt, ja, wie gesagt, wie ich am Anfang erwähnte, euch wird Werbung eingeblendet. Das geht von kleinen Bannern, die noch vollkommen okay sind, bis halt zu diesen 5-Sekunden-Videos, die ihr erst dann wegklicken könnt. Aber auch das alles ist okay, wenn man sich bewusst macht, dass man halt die Bücher kostenlos lesen kann. Ob einem das gefällt, ja, das ist, wie ich am Anfang sagte, die eigene Geschmackssache oder wie man das halt persönlich mag. Die App an sich läuft auf dem iPhone 6, da habe ich es ausprobiert, einwandfrei unter der aktuellen iOS-Version, da gibt es überhaupt keine Probleme. Übrigens erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 254 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Man kann es auf jeden Fall oder sollte es, wenn man lesen will, auf jeden Fall mal ausprobieren. Download-Empfehlung meinerseits für Readify E-Books kostenlos lesen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.